Kundgabe 3263. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.09.1944. Wunder der Schöpfung. Sprache Gottes. Die Wunder der Naturschöpfung bleiben auf die Menschen zumeist ohne Eindruck, weil sie sich immer in einer Gesetzmäßigkeit wiederholen und dies, die Wunder der Natur, zu etwas Alltäglichem werden lässt, das sie nur noch wenig beachten. Diese Menschen vernehmen auch nicht die Sprache Gottes in der Natur, der sich zu allen Menschen durch seine Schöpfung äußert und also zu erkennen gibt. Und ihnen ist daher nicht leicht, Glauben zu machen, dass sich eine wesenhafte Gottheit den Menschen kundgeben möchte in den Werken, die aus ihr hervorgegangen sind. Denn da sie den Werken keine Beachtung schenken, gedenken sie auch des Schöpfers dieser Werke nicht. Und darum sind sie völlig glaubenslos, das heißt, ihnen fehlt der überzeugte Glaube an einen allmächtigen, weisen und liebevollen Gott. Die Höherentwicklung der Seele ist erstes und letztes Ziel des Menschen auf Erden und also ist ein Erdenleben, das der Seele keinen erhöhten Reifegrad eingetragen hat, völlig zwecklos gelebt. Denn irdische Erfolge stehen nicht im Verhältnis zu der Gnade der Verkörperung als Mensch. Sie reichen auch nicht annähernd an die Wunder der Schöpfung heran, die doch zu einem bestimmten Zweck von dem weisen und liebevollen Schöpfer gebildet worden sind. Das heißt, irdische Erfolge wären sehr minimal im Verhältnis zu den Dingen, die entstanden sind, um eines Zweckes willen. Wer jedoch an den Wundern der Schöpfung teilnahmslos vorübergeht, der macht sich auch keine Gedanken über Sinn und Zweck dieser, weil er einen Schöpfer dessen nicht anerkennt. Und wiederum erkennt er ihn nicht an, weil er die Schöpfungswerke nicht näher in Betracht zieht. Sonst müsste er unweigerlich zu dem Ergebnis kommen, dass sein Erdenleben ihm gegeben wurde zur Erreichung eines Zieles. So wie die Naturschöpfungen aufmerksam betrachtet werden, kann in diesen eine ständige Höherentwicklung beobachtet werden. Und dies schon müsste den Menschen zum Nachdenken veranlassen, dass auch er selbstständig sich zur Höhe entwickeln muss, soll sein Erdenleben nicht nutzlos gelebt sein. Ein Betrachten der Schöpfung ergibt notgedrungen ein Frage- und Antwortspiel, in welchem der Mensch stets der Fragende und Gott durch die Natur stets der Antwortende ist. Und ein solches Zwiegespräch muss dem Menschen Aufschluss geben, der ihn ernstlich begehrt. Denn Gott will durch die Schöpfung sich den Menschen zu erkennen geben, die ihn anders noch nicht erkannt haben. Er zeigt ihnen erst sein Werk, bevor er sich als Meister des Werkes zu erkennen gibt. Und es kann der Mensch sehr wohl aus dem Werk die unendliche Weisheit, Allmacht und Liebe des Schöpfers erkennen und dadurch auch zum Glauben kommen an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieser selbstgewonnene Glaube ist ungleich wertvoller und unerschütterlicher als der ihm durch Mitmenschen übertragene Glaube, der erst zum überzeugten Glauben werden muss durch eigene Stellungnahme. Durch das Betrachten der Schöpfungswunder, durch inniges Versenken in die Natur und ihre täglichen Wunder tritt der Mensch in direkte Verbindung mit dem Schöpfer selbst und er gewinnt Einblick in sein Walten und Wirken und so nach in sein Wesen, weil er die Liebe, die Weisheit und die Kraft an allem erkennen kann, was ihn umgibt. Und Liebe, Weisheit und Kraft der Inbegriff seines Wesens ist. Und dieses höchste und vollkommenste Wesen offenbart sich den Menschen durch seine Werke. Er lässt gleichsam die Menschen Einblick nehmen in diese, um ihnen darin selbst gegenüberzutreten. Denn jedes Schöpfungswerk muss einen Gestalter und Erhalter haben, als der er dann erkannt werden will. Denn im Werk äußert sich der Schöpfer. Und betrachtet der Mensch aufmerksam ein Werk, dann wird er immer auch auf den Schöpfer und Gestalter dessen schließen müssen und ihn auch in seinen Werken erkennen. So nun aber Werke entstehen und entstanden sind, die der Mensch aus seiner Kraft nicht nachmachen kann, wie dies die Naturschöpfungen unleugbar bezeugen, so muss daraus geschlossen werden, dass der Schöpfer dieser Werke über eine Kraft verfügt, die für den Menschen unfassbar ist. Also muss er nun die Allmacht Gottes im tiefsten Herzen bejahen können. Ebenso erkennt der die Naturwunder betrachtende Mensch auch alle Schöpfungen als in tiefster Weisheit begründet. Und er muss aus ihnen auf die übergroße Liebe Gottes zu den Menschen schließen. Und also dringt er langsam in die Wahrheit ein, und er benötigt dazu wahrlich keine Menschen, die ihn verstandesmäßig darüber unterrichten. Denn eine Zwiesprache mit Gott, ein Frage- und Antwortspiel allein in der Natur, wird dem Menschen ein reiches Wissen eintragen, mit dem er wieder arbeiten kann. Dann erkennt er erst, dass der Schöpfer mit seiner Schöpfung etwas bezweckt. Also denkt er nun nach über den Zweck und er versucht, so er rechtlich denkt, diesem Zweck entsprechend zu leben. Und dann wird er auch von Gottes großer Liebe ergriffen und die reine Wahrheit wird ihm unterbreitet. Und so tragen die Wunder der Schöpfung viel dazu bei, dass der Mensch lebendigen Glaubens wird. Denn die innere Überzeugung muss so gewonnen werden, dass der Mensch Schlüsse zieht, alles für und wider abwägt und nun gedankliche Klarheit besitzt. Es ist ihm nun das felsenfesteste Gewissheit, was dem Mitmenschen nur Legende zu sein schien, denn die Wunder der Natur sprechen für sich. Sie zeugen von Gott, von seinem höchst vollkommenen Wesen, von seiner Liebe, Weisheit und Allmacht. Sie machen ihn gläubig. Amen.